Die deutscheste aller Städte zu finden ist nicht so einfach. Schon gar nicht mitten in der Nacht auf einer Party. Versucht hat es unsere Lieblingsrussin Aliya Begisheva trotzdem. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Die Party lief seit Stunden. Der Mann der Gastgeberin schlief schon. Dann entwickelte sich doch noch ein interessantes Gespräch. Das Thema überraschend und seltsam. Aber es war genug Wein getrunken worden, sodass sich die letzten Gäste mit Leidenschaft darauf stürzten. Welche Stadt ist die deutscheste aller Städte? Nicht im nationalistischen Sinn. Dafür reicht schon ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern, der in den Medien als Nazidorf bekannt ist. Er heißt Jamel, besteht nur aus 11 Häusern und fast alle Einwohner sind rechtsradikal. Nur, der Nationalsozialismus ist kein Renner auf deutschen Partys. Deshalb wollten wir nicht weniger als eine spezielle deutsche Stadt finden. Sie sollte alles haben, was typisch für Deutschland ist. Oder möglichst viel davon. Aber attraktiv sollte sie auch sein. Also schied das Ruhrgebiet schon einmal aus. Denn wir wollten einen imaginären Touristen dorthin schicken, damit dieser einen ziemlich guten Eindruck davon bekommt, wie der Rest des Landes ist. Nun hoffe ich, dass Sie erkennen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Denn, wie man weiß, war Deutschland, anders als Frankreich, lange Zeit kein einheitlicher Staat. Es bestand aus vielen größeren und kleineren Ländern, die selbstständig waren und eine eigene Kultur und Sprache hatten. Deshalb gibt es in Deutschland bis heute so viele verschiedene Dialekte. Umso spannender war die Aufgabe. Es ging plötzlich auch darum, was Deutschland eigentlich ist. Schnell war man sich einig, dass Berlin, so toll die Stadt auch ist, ungeeignet ist. Zu groß, zu hip. Deutschland ist doch mehr Dorf als Stadt, sagte einer. Mehr spießig als weltoffen. Hamburg schied deshalb auch aus. Zu stolz, schon fast imperial, aber ohne international bekanntes Schloss. Dann doch lieber München. Ist aber zu bayerisch. In München erkennen sich weder Hannover noch Wiesbaden wieder. Aber auch diese beiden Städte fanden wir ungeeignet. Hannover wegen des Hochdeutschs, Wiesbaden wegen der Langeweile. Düsseldorf? Zu schick. Stuttgart? Hat nichts zu bieten. Köln? Zu hässlich. Die rheinische Frohnatur ist für den Touristen so schnell auch nicht zu verstehen. Frankfurt am Main? Zu Multikulti und zu groß. Freiburg? Klein genug, aber zu viel heile Welt. Heidelberg? Zu viel Schloss, zu wenig Stadt. Bonn steckt zu sehr in den 50er Jahren. Mainz, gar nicht so schlecht, aber zu katholisch. Leipzig, noch besser, aber im Osten. Unsere Stadt musste gefühlt im westlichen Teil Deutschlands liegen. Es war 2:30. Irgendwann hatten wir alle Kriterien. Maximal 500.000 Einwohner, Fachwerk, eine Burg, römische und Nazi-Vergangenheit, außerdem touristische Attraktionen und ein Bezug zum modernen Deutschland. Jetzt dürfen Sie mitraten. Die Lösung hatten wir gegen 3 Uhr. Nürnberg. Nürnberg hat den Christkindlesmarkt und die Bratwürstchen. Das älteste Fachwerkhaus ist von 1338. Eine tolle Burg gibt es auch. Nürnberg war eine der größten Städte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und seine Nazi-Vergangenheit ist so dunkel, dass es tatsächlich den Titel der deutschesten aller Städte getragen hat. Außerdem liegt dort das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, über das heute alle sprechen. Und in den Osten ist es auch nicht weit. Haben Sie einen anderen Vorschlag? Ich freue mich darauf.